Gestaltung. Eine ringförmige Form verwirklichen. Das Begehen eines Weges ist eine Notwendigkeit für dieses Leben. Dabei kann man seine Geschäfte vollziehen und für sich sorgen. Ein solcher Weg wird von mir geschätzt, auf dem die guten Dinge auch wirklich wiederkehren können.